1. Du sollst den Alter aus Occasion Holz herstellen, ob soll quadratisch sein, 5 Ellen lang und 5 Ellen breit, und 3 Ellen hoch. 2. Und seinen via Ecken soll den Horner angebracht wer den, die ein festes Teil des Alters bilden, und der gesamte Alter soll im IT Kupfer überzogen wer den. 3. Alzuge Horigen gerät für den Alter, y Topfer fettentfernung, schaufeln, Becken, Gabeln und Fannen, soll len ebenfalls aus Kupfer gefertigt wer den. For des Weiteren sollst du ein Gitterwerk aus Kupfer für den Alter anfertigen, und dessen via Ecken Jewels ein Kupferner Ring befestigt word. 5. Diocese Gitter soll unterhalb des umlaufenden Sims des Alters angebracht wer den, so dass es bis zur Mitte des Alters reicht. 6. Für den Alter soll len Orch Stangen aus Occasionholz hergestellt und im IT Kupfer überzogen wer den. 7. Die Stangen werden durch die Ringe gezogen, damit der Alter und bei den Seiten getrogen werden kann. 8. Der Alter soll aus Breton gefertigt und in Hall sein, genau nach dem Muster, das dir auf dem Berg gesagt wird. 9. Für den Vorhof der Stiftschut sollst du und der Sudzeit Vorhangbahnen aus geswörntem Bissis anfertigen, die ein lange von 100 Ellen haben. 10. Dazu gehören Zwanzig Sollen MIT Zwanzig Kupfern und Fassen, die Haken der Sollen und die Verbindungsringe sollen aus Silber sein. 11. Für die Nordzeit sollen ebenfalls 100 Ellen lange Vorhangbahnen angefertigt werden, MIT Zwanzig Sollen, Zwanzig Kupfern und Fassen soe Silbernen Haken und Ringen. 12. Die westlich Breitseite des Vorhofs soll 50 Ellen lange Vorhangbahnen erhalten, zusammen MIT Zen Sollen und Zen Fassen. 13. Die ostlich Breitseite des Vorhofs soll insgesamt 50 Ellen lang sein. 14. Auf der einen Seite des Eingangs sollen 15 Ellen Vorhangbahnen MIT Drei Sollen und Drei Fassen angebracht werden. 15. Auf der anderen Seite des Eingangs sollen ebenfalls 15 Ellen Vorhangbahnen MIT Drei Sollen und Drei Fassen platziert werden. 16. Das Tor des Vorhofs soll einen 20 Ellen breiten Vorhang erhalten, der aus blauem und rotem Purpur, Karmesin und geswörntem Bissis in kunstvoller Stickerei gefertigt wird, gestutzt von via Sollen MIT via Fassen. 17. Als Sollen des Vorhofs ringsum sollen Silbenhaken und Ringe besitzen, warend ihr Fass aus Kupfer gefertigt werden. 18. Die Gesamtlange des Vorhofs beträgt 100 Ellen, die breit 50 Ellen und die Hoch der Vorhangbahnen aus geswörntem Bissis 5 Ellen, wobei el Fass aus Kupfer sind. 19. Algerät der Stiftschut die für den Heiligen Dienst benötigt werden, soe el Flock der Stiftschut und des Vorhofs sollen aus Kupfer bestehen. 20. Du sollst den Israeliten befehlen, Reiners all aus zerstossenen Oliven für den Luchter zu bringen, damit die Lampen kontinuierlich brennen können. 21. In Zelt der Begegnung, außerhalb des Vorhangs vor dem Gesetz, sollen Aaron und sein Sohn den Luchter so herrichten, dass er von Abend bis Morgen vor dem Herrn brennt. Dies ist ein Uigverb Flichtung für die Israeliten und ihr Nachkommen.